In Experimenten zeigt sich, dass Spritzen, die demonstrativ vor den Augen der Patienten injiziert werden, effektiver sind als Spritzen, die verdeckt gegeben werden. Wortlos verabreichte Medikamente wirken schlechter als solche mit empathischen, aufmunternden Worten. Und große Tabletten wirken bei gleicher Wirkstoffmenge besser als kleine. Dieses Sensorium ist nämlich erstaunlich leichtgläubig, sagt Humphrey. Deshalb fallen wir auch in vielen Fällen auf Placebos herein, die ja nichts als ein leeres Versprechen der Hilfe sind. Trotzdem aktivieren selbst sie die eigenen Selbstheilungskräfte. Placebos schlagen sogar an, wenn Patienten wissen, dass sie ein Placebo erhalten. Es reicht das Signal: Hilfe ist da, du bist nicht allein. Schon werden die entsprechenden Energiereserven für die körpereigenen Heilungskräfte freigegeben. Ist das Gegenteil der Fall und die Lage unsicher, versucht der Körper, so Humphrey, die letzten Kräfte zu mobilisieren, um zu fliehen oder in einer kritischen Lage nicht den Eindruck zu vermitteln, die Lage sei ohnehin hoffnungslos, man könne den Kranken zurücklassen. Entsprechendes gilt für schamanische Heilungsrituale. Wenn Patienten einem Schamanen übernatürliche Kräfte zuschreiben, um eine Krankheit zu vertreiben, dann ermächtigen sie letztlich den Schamanen, ihre eigenen Kapazitäten zur Selbstheilung zu aktivieren, erklärt Humphrey. Weil dieser dem Patienten erfolgreich den Eindruck vermittelt, alle erdenkliche Unterstützung zu erhalten, starten deren Körper die Selbstheilung. Und zur Unterstützung gehören nun mal die Geister, die für die Menschen ja real sind. Ein sich selbst verstärkendes System. Je größer das schamanische Tamtam für die Sinne, desto häufiger der Erfolg. Umso mehr wird wieder ins Tamtam investiert. Auch die kulturelle Selektion setzt nicht auf Wahrheit, sondern vor allem auf das, was dem Überleben nützt. Die Psychologie hat zudem gezeigt, dass Tamtam ist umso effektiver, je mehr alle Beteiligten, das heißt auch die Schamanen selbst, an dessen Wahrhaftigkeit glauben. Michael Harner, der Gründungsvater des Neo-Schamanismus, hat also nicht Unrecht, wenn er auf die Frage, warum Schamanismus so weit verbreitet ist, antwortet: weil Schamanismus funktioniert. Jene spirituellen Experten, deren Werden wir zu rekonstruieren versuchen, gehören zu den ersten Psychologen und Medizinern der Menschheitsgeschichte.